Kundgabe 6141. Empfangen durch Bertha Dodde am 21.12.1954. Der ernste Wille erreicht das Ziel. Alle, die recht gehen wollen, alle, die ringen um ihr Seelenheil, werden von mir unterstützt, dass sie auch ihr Ziel erreichen, selbst wenn der Weg, den sie eingeschlagen haben, nicht der rechte ist. Aber ich helfe ihnen auf den rechten Weg, und sie werden sich von mir helfen lassen, wenn sie den ernsten Willen haben, mein Wohlgefallen zu erringen. Es geht nur immer darum, ob es ihnen ernst ist, meinen Willen zu erfüllen. Denn viele gibt es, die durch die Erziehung oder durch Tradition auf einen bestimmten Weg gedrängt wurden, den sie nun sorglos weitergehen in der Annahme, dass er zum Ziel führt. Aber sie wollen ernsthaft das Ziel erreichen, und denen werde ich immer helfen, dass sie den rechten Weg finden, der nach oben führt, zu mir. Wer aber dahin geht in Gleichgültigkeit, wer überhaupt nicht darüber nachdenkt, wohin der Weg führen könnte, den er beschreitet, wer auch nicht derer achtet, die ihn recht weisen wollen, oder wer wider besseres Wissen einen Weg weitergeht, weil er ihm verlockend erscheint, der hat auch keinen ernsten Willen, zu mir zu gelangen, und ihm kann ich daher auch nicht helfen, denn meine Hilfe bedingt seinen guten Willen. Falsch ist es aber zu glauben, dass jeder Weg zu mir führt. Falsch ist es zu glauben, dass ihr das Ziel erreichet, wenn ihr euch nicht selbst in Bewegung setzet, wenn ihr auf einem Wege stehen bleibt. Das heißt, wenn ihr nicht euren Willen tätig werden lasset, wenn ihr euch an bloßen Formen genügen lasset, ohne selbst eine Arbeit zu leisten, die euren Fortschritt sichert. Der Weg zu mir muss von jedem Menschen selbst zurückgelegt werden, im freien Willen. Wird er gedrängt oder gezwungen, einen bestimmten Weg zu gehen, so hat er keinen eigenen Vorteil davon. Ihm wird aber von mir aus immer wieder ein Weg gezeigt, den er freiwillig betreten kann. Und es wird ihm geholfen, von Bedrängern frei zu werden, doch immer nur unter der Voraussetzung, dass er selbst gewillt ist, dass er nur das Ziel verfolgt, mich zu erreichen. Und von jedem Weg, den der Mensch eingeschlagen hat, ist ihm Gelegenheit geboten, den rechten Weg nach oben zu betreten. Ich werde jedem helfen, ihn zu finden, und immer wird dieser Weg zu mir durch Licht erkenntlich sein. Denn es ist der Weg der Wahrheit, der immer Licht verbreiten wird und der darum auch gefunden werden kann von jedem, der das Licht suchet. Und nur wer das Licht scheut, der geht daran vorüber. Amen.